Ist dein Herz voll Sorgen und Schmerz? Sie bedrücken dein Herz. Lassen sie fallen auf Golgatha. Jesus ist immer nah. Lassen sie fallen auf Golgatha. Golgatha, Golgatha. Lassen sie fallen auf Golgatha. Jesus ist immer nah. Er hilft dir, vertraue auf ihn, gib dich völlig ihm hin. Lassen sie fallen auf Golgatha, Jesus ist immer nah. Lassen sie fallen auf Golgatha, Golgatha, Golgatha. Auf Golgatha, Jesus ist immer nah. Alle, die vertrauen auf ihn, bringt er sicher zum Ziel. Lassen sie fallen auf Golgatha, Jesus ist immer nah. Lassen sie fallen auf Golgatha. Golgatha, Jesus ist immer nah.